Da ist es passiert, du hast mein Herz berührt und du sorgst dafür, dass kein Gefühl gefriert. Du bist immer da und du bist immer da, perfekt auf zwei Beinen, wie die anderen meinen. Es ist schleierhaft, wie die Liebe das schafft, die in einer Nacht einen Liebenden macht. Doch wenn ich dich sehe, dann sehe ich die Fee. Ein Tag ohne dich gibt meinem Herzen den Stich. Es ist die Mutter aller guten Gefühle, wenn ich mit dir in den Kissen ruhe. Du bist nicht nur von innen schön, kann auch in deine Seele sehen. Du zeigst das Gefühl, das in jedem wohnt. Du hast mich mit dem Gefühl belohnt. Man kann die Welt mit anderen Augen sehen, kann mir jetzt nicht mehr widerstehen. Erscheinung, ja, das ist meine Meinung, ist die Göttin in echt, ein Liebesfeuergefecht. Ich bin dir verfallen, du bist die Beste von allen. Flüchten ist zwecklos, denn flüchten macht glücklos. Heidi Klum ist doof, ich mach nur dir den Hof. Bist der hellste Stern, hab mich zum Leben gern. Hast die beste Chemie, brauche Monogamie. Das schönste Gewächs, der schönste Spiegelreflex. Es ist die Mutter aller guten Gefühle, wenn ich mit dir in den Kissen fühle. Du bist nicht nur von innen schön, kann auch in deine Seele sehen. Du zeigst das Gefühl, das in jedem wohnt. Du hast mich mit dem Gefühl belohnt. Man kann die Welt mit anderen Augen sehen, kann dir jetzt nicht mehr widerstehen. Kein Gefängnis bei Erfolg, dein Empfängnis. Ich hab keine Angst mehr vor Beweis, lass Umkehr. Du bist so geschmackvoll, ich find den Geschmack toll. Keine Gefahren im Liebeseinzugsverfahren. Es ist die Mutter aller guten Gefühle, wenn ich mit dir in den Kissen wühle.